Nacht, die Zeit ist da, dass sie erwacht. Die Sonne steigt nun zum Zenit, sodass der letzte Schatten vor ihr flieht. Vor ihr flieht. Vor ihr flieht. Geh auf mein Licht, dass du die Schatten endlich brichst. Stehst stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod. Wenn noch alle Wolken am Himmel sind, die Zeit auch stets warin, nimmt die Zeit doch ihren Lauf und die Sonne steigt wieder auf. Sie steigt wieder auf. Sie steigt wieder auf. Geh auf mein Leben. Stehst stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod. Auch das letzte Dunkel nun zerbricht, wenn ein Sternlein erst erlischt von ihren Strahlen. Hell verblendet ist die Zeit, wo es nun endet, wo es nun endet, wo alles endet. Geh auf mein Leben. Endlich brichst. Stehst stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod. Stehst stolz im Himmelsrot, dem Stern bringst du den Tod, dem Stern bringst du den Tod.